Rap aus Österreich, wir starten jetzt durch. Und ich muss sagen, eure Meinungen sind uns wurscht. Denn wir opfern unsere Freizeit ohne Fleisch, kein Preis. Rap macht uns zu Scheiß mit Millionären wie Robert Geis. Weil wir lieben die Musik und gehen mal viel dafür auf. Aber wenn die Leute manchmal denken, wir sind voll drauf. Das ist uns egal, denn wir starten jetzt durch. Und ich muss sagen, eure Meinungen sind uns wurscht. 20.15 Uhr macht die Glotze an, er spielt gute Sachen, Sachen zum Weinen, mitfiebern oder lachen, und es ist gut, facettenreich und genial. Bald werde ich groß angesehen, wie mein Genital, denn ich merk das Album bringt was. Ich fühle mich gut, denn nicht nur Herbert trinkt das. Ich bin gesund und die Menschen, die ich liebe auch. Mama, Papa, kleiner Bruder, mein Schatz Carmen, ey, und Oma auch. Ich bin kein Kind mehr, geh jetzt als Mann hier durchs Leben und bin reicher als ihr alle, könnt euch Spenden geben. Doch ich tu's nicht, wieso auch, kauf mir lieber eine Uhr. Egal ob Armani oder Bossi, ist teuer, for sure. Ich mach Party, doch trink nicht viel Alkohol. Denn es stimmt schon das Gerücht, er macht die Birne hohl. Das sind die letzten Bars, die ich noch auf 16 drauf. Ihr hasst mich, doch werdet mich mal lieben, so war's bei Falco auch. Es ist Rap aus Österreich, wir starten jetzt durch. Und ich muss sagen, eure Meinungen sind uns wurscht. Denn wir opfern unsere Freizeit ohne Fleiß, kein Preis. Rap macht uns zu selbst mit Millionären wie Robert Geis. Weil wir lieben die Musik und gehen mal viel dafür auf. Aber wenn die Leute manchmal denken, wir sind voll drauf. Das ist uns egal, denn wir starten jetzt durch. Und ich muss sagen, eure Meinungen sind uns wurscht. Ich schreib auf Texte, die depressiv sind. Ich verarsch mich gern selber und fang gern Beef an. Doch ich sehe das nicht eng, wir sind alle Freunde. Mein Leben macht mir Spaß, ich hab eine tolle Zeit. Weil life's just a freestyle, keep on rapping. Mein Vorsatz fürs Nächste, ja, just smile and apple. Hab nur zum Tun, du mich auf Stressen, doch ich probier, dass ich locker bleib und nicht so viel übers Leben philosophier. Ich hab keinen Spaß und grinse in der Natur. Ich bin nicht, fühle frei, die Song, ich mach mir keine Sorgen, weil ich bin das Gegenteil, doch ich probier, dass ich overkomm und schreib gleich wieder Lied. Was mir erfreut, bereit, bin jederzeit bereit. Was Neues zum Lernen, bin weltweit gereist. Hab Sachen gesehen und für Sachen erlebt. Ich bleib hängen an den Rap-Scheiß, was mich doch bewegt. Das ist Rap aus Österreich, wir starten jetzt durch. Und ich muss sagen, eure Meinungen sind uns wurscht. Denn wir opfern unsere Freizeit ohne Fleiß, kein Preis. Rap macht uns zu selbst mit Millionären wie Robert Geis. Weil wir lieben die Musik und gehen mal viel dafür auf. Aber wenn die Leute manchmal denken, wir sind voll drauf. Das ist uns egal, denn wir starten jetzt durch. Und ich muss sagen, eure Meinungen sind uns wurscht.